Holz Vortrefflichkeiten. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns nicht viel zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns nicht viel zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns nicht viel zu tun. Mund und Herzen, und Blicke können nicht bei seinem Glücke, das in Bienen folget ruht. Mund und Herze, und Blicke können nicht bei seinem Glücke, das in Bienen folget ruht. Das in Bienen Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun. Machen uns jetzt viel zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns jetzt viel zu tun.